Die Zwerge von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Zwerge. Der Riese lud die Zwerge ein, zu Fisch und Fleisch und Bier und Wein. Die Zwerge sagten, große Ehr, wir kommen gern und danken sehr. Sie machten sich gefährlich breit und aßen nach der Schwierigkeit. Sie tranken mehr als ihnen gut, verloren beim Heimgang Stock und Hut, befanden sich 3 Tage schlimm und waren voller Gift und Grimm. Das Fleisch, das war ja mehr als zäh, vom Weine kriegt man Schädelweh, war viel zu jung und dann der Fisch, der war ganz sicher nicht mehr frisch. Und überhaupt, so groß zu sein, ist unmanierlich und nicht fein. Ende von Die Zwerge.